bin, ist ein Geist. Ein Geist hat es leicht. Er muss nicht jeden Morgen sich anziehen. Er muss nicht zum Zahnarzt, zum Schneider. Er muss nicht ausrechnen, wie viel er verdient, damit er weiß, wie viel er dem Staate schuldet. Er muss nicht immerfort die Zeitung lesen, beim Haarschneider sitzen, in einer Straßenbahn fahren. Er muss nicht immerfort einen Zettel unterschreiben, nicht immerfort in eine Tasche greifen und zahlen. Er muss nicht seine Hosen in den Bügel hängen, Abend für Abend. Es ist im Ernst nicht anzunehmen, dass es Leute gibt, die Bin, unseren Freund, nicht kennen. Es wäre denn ein albernes Missverständnis. Wir reden aneinander vorbei, indem sie ihm einfach einen anderen Namen geben. Ein Marschall, der zu den Namhaften dieses grässlichen Krieges gehört, hatte einmal sein Quartier in einem alten Bauernhaus. Er saß am Dämmerrand eines Lampenschirmes allein. Er arbeitete am Krieg, der für den kommenden Tag einen Überfall verlangte. Es mochte gegen Mitternacht sein, als er den Überfall im Reinen hatte. Er löschte die Lampe, ließ die fremde Nacht durch das offene Fenster und sah halb schon zur Türe unterwegs, wo ihn seine versammelten Offiziere erwarteten, sah, dass draußen einer am Fenstersims lehnte. Der Marschall blieb stehen, seine Befehle in der Hand, seine Karten, seinen Überfall. Offenbar stand der andere, der Fremde, schon lange so da. Eine Pfeife im Mund, auf die Ellbogen seiner vertragenen Joppe gestützt. Er stand wie ein Nachbar, der gelegentlich, wenn es Abend wird, an unser Fenster tritt und eine Weile plaudert, ein Einheimischer. Allein es gab in dieser Gegend und zu der Zeit, als dies geschah, durchaus keine Einheimischen mehr, die so umhergehen konnten. Es war ja Krieg. Es gab die Soldaten, die eigenen, die feindlichen. Und was allenfalls sonst noch lebte, das arbeitete in Lagern. Einen Augenblick, der namhafte Marschall ertappte sich über einem Augenblick persönlichen Schreckens, hatte er an einen Attentäter gedacht. Wir haben vergessen, es gab auch noch die Partisanen. Auf jeden Fall hatte die Wache ihn nicht gestellt. Indessen erwies sich der Unvermutete in keiner Weise als ein Täter. Er kratzte nur das Moos vom Fenstersims, indem er seinen Fingern zuschaute, tat, als gäbe es nichts Dringenderes in dieser Stunde. Nach einer Weile, als sich das Auge an das Dunkel gewöhnt hatte und man sich besser erkannte, redete er sogar mit dem Marschall. Oh, nichts Unerhörtes. Er redete in der Muttersprache unseres immerhin betroffenen Marschalls. Es hätte auch jede andere Muttersprache sein können. Nachdem er die erloschene Pfeife an seinen Absatz geklopft, blickte er abermals in die offene Nacht hinaus, und der Mond saß ihm wie eine gelbe Katze auf der Schulter. Er blickte einfach hinaus. Die Grillen, die reifenden Felder, die Liebenden, die Vögel im finstern Gezweig, die schlafenden Rehe. Denn der Marschall war auch ein leidenschaftlicher Jäger. Offenbar aus Wut auf die Wache, die versagt hatte, schellte er plötzlich. Licht, Lärm, Leute. Natürlich umsonst. Sogar ein Schuss fiel einsam in die offene Nacht unter den Sternen. Dann wieder war alles beim Alten. Die Stille, die Grillen, die Sterne, die Schritte der Wache. Aber gefunden hatten sie nichts, auch als der Morgen graute. Nicht einen toten Partisanen, nicht einmal Spuren von Blut. Der Marschall hingegen, der zu den Namhaften dieses grässlichen Krieges gehörte, ist seither schon lange gefallen. So viel über Bin. Es war ein Abend im März. Wir hatten in der ledernen Nische eines Kaffeehauses gesessen, wie all die Abende, wenn man vom Geschäft kommt, einen Kirsch trinkt, eine Zeitung liest. Auf einmal, nach Jahren des Wartens, sieht man sich von der Frage betroffen, was wir an diesem Ort eigentlich erwarten. Mindestens die Hälfte des Lebens ist nun vorüber und insgeheim fangen wir an, uns vor dem Jüngling zu schämen, dessen Erwartungen sich nicht erfüllen. Das ist natürlich kein Zustand. Ich winkte dem Kellner, zahlte und ging. Den Mantel, den er mir halten wollte, nahm ich auf den Arm, ebenso die Rolle. Draußen war es ein unsäglicher Abend. Ich ging. Ich ging in der Richtung einer Sehnsucht, die weiter nicht nennenswert ist, da sie doch, wir wissen es und lächeln, alljährlich wiederkommt. Eine Sache der Jahreszeit, ein märzliches Heimweh nach neuen Menschen, denen man selber noch neu wäre, so dass es sich auf eine wohlige Weise lohnte, zu reden, zu denken über viele Dinge, ja sich zu begeistern. Heimweh nach ersten langen Gesprächen mit einer fremden Frau. Oh, so hinauszuwandern in eine Nacht, um keine Grenzen bekümmert. Wir werden schon keine, die in uns liegt, je überspringen. Natürlich traf ich niemanden. Ich schlenderte. Oder es konnte auch sein, dass ich stehen blieb, etwa vor einem Schaufenster. Frauen anzusprechen ist eine besondere Gabe. Man hat sie oder hat sie nicht. Schön fand ich es dennoch. Draußen der abendliche Perlmuttersee, das Spröde der Luft, das Laue eines solchen Abends im März, das sonderbar Offene und Blaue, das Laute eines klimpernden Klaviers, das sich unter der gläsernen Glocke einer himmlischen Stille verfing, lächerlich, ergreifend lächerlich oder feierlich, zum Weinen feierlich und geschmacklos, schlagerhaft, selig. Dennoch schlenderte ich weiter, traurig an Gärten vorbei, die ich nicht haben wollte. Später stapfte ich durch Wald. Später war auch der Mond aufgegangen. Wie ein Gong aus Messing hing er über dem Schilf eines unerwarteten und nie gekannten Riedes, über dem Quaken der Frösche. Und ich war, so wollte mir scheinen, durchaus nicht lange gegangen, als ich unversehens vor der chinesischen Mauer stand. Bin, das ist doch sonderbar. Das muss eine Täuschung sein. Bin lächelte. Der Gedanke, dass ich zum Nachtessen erwartet würde, war das Erste, was der unglaubliche Anblick mir eingab und auch für lange das Einzige, was außer Zweifel stand. Bin lächelte. Er rauchte aus seiner Pfeife wie eh, seine Ellbogen auf die chinesische Mauer gestützt, die anzusehen war, wie man sie von Bildern eben kennt. Eine steinerne Schlange, die sich weit in ein weites, ein wüstes und hügelwogendes Land zog. Und manchmal, während wir redeten, kratzte er mit dem Daumen das Moos von der Mauer. Moos, Sand, Gebröckel von verwittertem Stein, Staub der Jahrtausende. Er weiß es gar nicht, dass er das tut, glaube ich. Dann wieder bläst er es weg, fährt mit dem Ärmel darüber. Wohin führt unser Weg? Es kommt darauf an, wohin du willst. Nicht einmal das wusste ich. Es war eine Art von Fußweg, der jenseits hinunterführte, immer wieder einmal im Gestrüpp versickerte. Man musste ordentlich aufpassen, dass man nicht über Wurzeln stolperte. Das Mondlicht rieselte in einer gläsernen Quelle nebenher. Einmal fragte Bin, wie es denn ginge, was wir so trieben. Ich hatte die Rolle unter dem Arm, Zeichen des Alltags. Ich zuckte die Achseln. Nicht eben viel. Man arbeitet, man isst, man verdient. Drüben ist immer noch Krieg. Niemand weiß, wann er aufhören wird und wie. Wir redeten lang über den Krieg. So unerhört anders und fremd, wie man vermuten möchte, war die Landschaft auch wieder nicht. In den einsamen Bergen des Karstes hatten wir Ähnliches schon einmal erlebt. Wir gingen am Rand einer steilen Schlucht. Unter uns rauschten die Wasser einer Tiefe, die man nicht sah. Und wir sahen auch nicht, ob wir eigentlich weiterkamen auf dem steinernen Gestirn, das wir kaum noch für unsere liebe Erde halten konnten. So groß und ohne Zeit, ohne Pflanze, ohne Dorf, so einsam und grausam und ohne Verhältnis zu Menschen lag es da. Eine Wüste aus Kalk, ein Meer von versteinerten Wogen. Im Schatten der Wolken, die über uns zogen, silbern und schäumig wie ein Gestade der spielenden Götter, lag alles noch härter und toter, ein Gebirge von Schlacken. Wir gingen und gingen. Plötzlich, nie werde ich es vergessen, standen wir am Ende der Schlucht. Vor uns ein fremdes und liebliches Tal, ein See voll blühender Seerosen. Nichts anderes, ein Wunder von blühendem See. Das gibt es. Ja, das ist es nun. Peking? Das ist es nun. Wir blickten hinab in den Frühling. Wir blickten in eine Weite voll sanfter und gelassener Hügel, voll lieblicher Bäume, voll Straßen und Sonne. Bäche glitzerten in silbernen Schleifen. Fernhin die Städte der Menschen, Dächer, Brücken, Buchten voll kräuselnder Bläue, Türme, Vögel darüber, die kreisen. Gehen wir. Sobald wir in Peking sind, werde ich Rapunzel, meiner Frau, eine Karte schreiben. Eine Karte mit all diesen Dächern und Türmen und Brücken und Segeln darauf, mit blühendem Lotos, mit blauen Vögeln darüber, die kreisen. Sah es, das Unverhoffte, mit bestürzendem Glück. Weit konnte es nach Peking nicht sein. Eine Stunde vielleicht, oder zwei, oder drei. Seither sind Jahre vergangen. Das Einzige, was immer wieder stört, das ist natürlich die Rolle unter dem Arm. Zwar schwer ist sie nicht, man schlenkert sie, man hält sie bald so oder so. Dann wieder leicht wie sie ist, klemmt man sie einfach unter den Arm. Was mich stört, das ist anderes. Irgendwo in Peking, sagt man sich, wirst du sie liegen lassen. Man kennt sich wenigstens in seinen Missgeschicken. Und dann, wenn man sie eines alltäglichen Tages wieder braucht, werde ich mich bestenfalls erinnern, wo ich sie zuletzt in Händen gehalten habe. Und eben diese leeren Hände betrachten. Denn niemals werde ich wieder dahin gelangen. Was man in solchen Augenblicken erlebt, das ist nicht mehr und nicht weniger als ein Wunder. Gott verzeih mir, aber darüber täusche ich mich nicht. So oft ich an eine Schleife unseres Weges komme und wieder hinunterschaue auf die blinkenden Dächer von Peking, die Türme, die uralten, mit Brücken und Segeln, mit blühendem Lotos, mit blauen Vögeln darüber, die kreisen. Eine Rolle, die man in Peking stehen ließe, wäre für immer verloren. Kein Stift kann sie uns holen. Ich hielt sie auch diesmal, dass sie mir fast in den Händen zerknüllte. Ohne sie, glaube ich immer, wäre ich selig gewesen. Der erste, der uns jenseits der chinesischen Mauer begegnete, war ein kleines Männlein aus braunem Sandstein. Mit verflochtenen Beinen hockte es da, lächelte mit beinahe geschlossenen Lidern, und obschon ich nicht allzu genau weiß, worin ein Heiliger besteht, sagte ich sofort zu Bin: Sieh da, ein Heiliger. Bin nickte. Er nahm es platterdings an, man wüsste, was ein Heiliger ist. Und nickte, wie wenn man sagen würde, sieh da ein Regenbogen. Hierzulande gibt es viele Heilige, mag sein. Bei uns aber gibt es keine. Das Einzige, was mir bisher an Heiligen begegnete, ist eine freundliche Leihgabe, die zu Hause auf der tannenen Truhe steht. Ein kleiner Buddha, auch er mit verflochtenen Beinen, mit jener steinernen Geduld und einer heimlichen Milde und immer wieder mit einem befremdenden, bald mütterlichen, bald geisterhaften Lächeln, unerschütterlich, noch wo ihm die Arme zerschmettert sind. Wenn Sie so dasitzen, was machen Sie eigentlich? Oh, diese westliche Frage. Sie sitzen so da, zum Beispiel, wenn die Sonne untergeht über den violetten Hügeln der Wüste und schauen die Sonne, nichts weiter. Sie schauen. Sie denken nichts anderes als eben die Sonne, so ganz und gar, dass sie die Sonne noch immer und immer sehen, wenn jene, die wir die wirkliche nennen, lange schon untergegangen ist. Sie sitzen so da. Sie können sie jederzeit wieder aufgehen lassen. Wir gingen weiter. Oft blickte ich zurück, ob man die chinesische Mauer noch immer sähe. Oder ich knickte einen Zweig, steckte eine Blüte in den Mund. Ja, hier war es schon Frühling. Manchmal bleibt Bin wieder stehen, pflückt Beeren unter einem Wegsaum hervor. Und natürlich hätte man auch lebhafte Lust darauf, allein ich sehe sie nie. Immer erst dann, wenn Bin sie bereits in der Hand hat. Es überzeugt mich, dass es so sein muss. Bin ist mir stets um eine Gnade voraus. Und dennoch, oder gerade darum, schlendere ich unsäglich gern mit Bin. Eines Mittags, als ich erwachte, war es schon Sommer. Wir lagen an einem Fluss, einem Strom. Bin, ich habe dir immer einmal schreiben wollen. Ach, in den letzten Jahren ist so vieles geschehen. Das heißt, eigentlich ist mir, als wäre überhaupt nichts geschehen. Ich höre eine Libelle wie damals, da wir die Schule schwänzten, in den Wiesen lagen. Halme um uns. Ich höre den Wind, der in den Wipfeln spielt, ganz droben, ganz ferne von hier, wo es heiß ist und schwül und still, als schlafe die Luft. Bin, zu Zeiten umflattert mich die Erinnerung an Dinge, die man erlebt haben muss. Wie könnte man sich sonst erinnern? Eine Art von Glück, blau, nüchtern, rauschlos. Ein Glück der morgendlichen Frühe. Erinnerung an ein götterhaftes oder kindliches Jungsein. Aber ich weiß nicht, wo es war. kenne das. Man hat das. Man dichtet es immer in seine Jugend zurück, was jetzt, da wir es für Erinnerung halten, Gegenwart ist. Jetzt, in diesem Atemzug und zum ersten Mal. Glück machte mich immer so hilflos. Im Augenblick wusste ich nie, was anfangen. Ich trieb durch die Gassen, ich landete bei Frauen, ich ging und besoff mich. Vor Glück. Verkleidet aber, im Gewande der Erinnerung, im Schleier der Wehmut, im Glanze des Verlorenen, erschreckt es uns weniger. So lagen wir lange und plauderten. Der Abend war schön. Auf einmal war der Abend über den violetten Bergen so schön, so lauter und golden, so heiter, dass ich mich nicht erinnere, einen schöneren schon erlebt zu haben, nicht einmal einen gleichen. Das ist die Jugend. Was? Wenn man sich nicht erinnert, dass man ein schöneres schon einmal erlebt hat, nicht einmal ein gleiches. Ich hatte mich auf die Ellbogen gestützt, um über den Fluss hinauszuschauen und sah, was mich nicht gleichgültig ließ. Ich sah die Ruhe, die bleibende Ruhe der fließenden Wellen. Sah, dass die Ufer es sind, welche gleiten, die Steine am Ufer. Sie stehen nicht, sie fahren wie spitze Schiffe, die sich durch die Wellen pflügen und fahren stromaufwärts mit der ganzen rauschenden und kräuselnden Schleppe ihres Wellenkeiles, fahren sie stromaufwärts. Und die Bäume, die knorrigen, die abendliche Wiese mit den weidenden Büffeln, das Moos, wo wir liegen und rasten, sie fahren stromaufwärts. Und endlich, da ich all dies gewahrte und fasste, schreckte ich auf, sprang auf die Füße. Bin! Ich glaube, es treibt uns ab. Indem wir meinen, wir bleiben am Ort, indem wir rasten und reden und weilen, treibt es uns ab. Ja. Ja. Er sagte es wie aus alter Erfahrung. Lächeln. Wir kamen an den Ort, wo die Felsen aus dem Wasser steigen, bleich wie Kreide. Und das Wasser war grün, das spiegelnde Kloster darin und wo der Mönch in seiner winzig kleinen Barke stand und fischte. Es war an einem Freitag. Bin, er ist es. Wer? Ich kenne ihn an seinem lahmen Arm, an seinem schwarzen Bart. Er trägt die schwarze Kutte. Das ist der Mönch, der mir Oliven gab. Lange ist's her. Und dem ich nie geschrieben habe. Als wir näher traten, schlug mir das Herz in den Hals. O Engel, dachte ich. Lass jenen Morgen noch einmal geschehen, jenen Morgen mit den Oliven. Es war ein Freitag, fügte ich für den Engel noch einmal hinzu. Und der Engel, der ja von alters her gern in der Nähe von Fischern und Hirten weilt, musste mich wirklich erhört haben. Der Fischer hatte den Fremdling bereits bemerkt. So oft habe ich später an ihn denken müssen, aber geschrieben habe ich ihm nie. Er lässt seine Netze zurück, um sich des Fremdlings anzunehmen und stochert seine kleine und auch schiefe Barke ans Ufer. Erst rührend, dann komisch und auf die Dauer schon ärgerlich ist seine Sorge, ich könnte frieren. Denn es ist die Stunde des ersten Morgengrauens. Er kann nicht verstehen, was ein Fremdling an diesem einsamen Ort sucht. Es fehlt uns die gemeinsame Sprache, damit ich mich erklären könnte, und auch dann wäre es schwer. So will er mir immerfort seine schmutzige Kutte geben, damit ich nicht friere. Und das Einzige, was ich sonst noch begreife, Trank und Speise wolle er mir geben. Eigentlich habe ich ein ganz anderes Ziel. Aber wenn ich den Kopf schüttle, so kränke ich ihn. Und schließlich sage ich mir, die Tempel, die Heiligen, stehen jeden Tag. Aber nicht an jedem Tag begegnet uns ein Mensch. So trotte ich denn hinter ihm her, halb dankbar, halb ärgerlich. Nun führt er mich wieder zurück, schaut alle paar Schritte, ob ich auch folge. Es geht über Felsen hinauf. Er hat ein Liebeslächeln, wie wir es unter Männern nicht kennen, nicht glauben, ohne gemeinen Verdacht. Später sitzen wir vor seinem Kloster, denn er ist der einzige Mönch in diesen verfallenen Mauern. Die Sonne geht auf und noch einmal, wie einst, kauen wir die ranzigen Oliven, die ihm so sichtbar munden. Es sind seine Leckerbissen. Wer möchte den Kopf schütteln vor so viel Güte? Wir reden nichts. Wir sitzen an der Mauer und kauen. Und die Sonne steigt höher und höher. Und noch einmal, wie einst, zeigt er mir die Bilder, die er in der Kutte verborgen hat. Das verblichene Lichtbild von seiner Frau oder Braut, einer jungen und breiten Bäuerin. Das andere, die schwarze Nonne, bleich, ungreifbar, byzantinisch. Er war im letzten Krieg verschollen, so vermute ich. Seine Braut, treu noch im Schmerz, ging ins Kloster. Und als er nach Jahren zurückkehrte, da konnte sie nicht mehr zu ihm, wollte auch nicht mehr. So ging auch er ins Kloster. Man gab ihm dieses Gemäuer. Einfache Geschichte. Immer mehr Oliven musste ich essen. Wer weiß, vielleicht hat der neue Krieg ihn getötet. Bomber sind gekommen, die er sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. Granaten, die teurer sind als seine ganze Habe, jede einzelne von ihnen. Oder er ist einfach verhungert. Sie haben seine Ziege gebraucht zum Beispiel und eine Granate schlug ins Wasser. Nachher schwammen die Fische oben auf mit silbrigen Bäuchen. Man kann sich auch denken, wie er da droben als Partisan kämpft. Eines Tages ertappt wird und erschossen, wenn er Glück hat. Oder wie eine Vogelscheuche erhängt. Mitsamt seinem unwahrscheinlichen Liebeslächeln. Wer kann es wissen? Erst im Augenblick, da ich wieder aufbrechen will und ihm danke, verrät es ein Zufall, dass er Französisch kann, nicht viel. Und auf einmal ist es möglich, dass wir sprechen. Fast ist es schade um unser Schweigen. Er ist Russe. Er hat Russland seit dem letzten Krieg nicht mehr betreten. Von Vater und Mutter, von Brüdern und Schwestern und Freunden weiß er nichts, keine Ahnung. Mit den Jahrzehnten, nur so viel weiß er, werden sie jedenfalls sterben. So lebt er einsam in diesem Gemäuer, und mehr als ich vermuten konnte, erfahre ich auch aus seinen Worten nicht. Eine Zeit lang reiste er mit den Donkosaken, mit jenem Chor, der in den Weltstädten sang. Er erzählte es, während wir in den dunklen und feuchten Gewölben seines Klosters stehen. Mit einer Kerze, die er vom Altar genommen, zeigt er mir die alten Fresken. Sie müssen wirklich sehr alt sein. Noch einmal, als ich ihn am Tor verlasse, schwöre ich im Stillen, dass ich ihm später, wenn ich wieder zu Hause bin, schreiben werde. Ich schwöre es mir, während ich nachher unter den braunen Tempel sitze, glücklich über die verzögernde Begegnung, stolz, dass ich nun endlich am Ziel bin. Ich weiß, wie schön es wäre, wenn nicht der Magen mich quälte, die Oliven, die einfach ranzig waren. Und wieder ist es im Augenblick, da ich das antike Theater betrachte, seine schwindelnden Stufen, es kommt, ich knie in die staubigen Disteln, erbreche, dass mir für eine Weile fast Sehen und Hören vergehen. Dann wische ich mich mit dem Taschentuch. Siehst du, genau so war es auch damals. Und das ist alles? Es war der Engel, der nun ebenfalls daneben stand. Eher enttäuscht über die Szene, über den Aufwand an heiligen Stätten. Und das Ergebnis. Ja, das ist alles. Und das hast du noch einmal erleben wollen? Dafür noch einmal deine Zeit gegeben, die kurz und kürzer wird? Ja. Bin blickte den Engel an und zuckte die Achseln. Sehen Sie, wir haben so Erinnerungen, wir Menschen. Sie halten uns immer wieder auf. All die Jahre denkt man an irgendeinen Morgen, einen Freitag, einen Morgen mit Oliven. Sie müssen das verstehen. Ja, die Jugend ist schön. Man war noch ein Jüngling. Einmal stand sie in der flachen Brandung einer Bucht, ihre Waden im tintenblauen Wasser, Vögel über den Felsen, Wind in den Pinien. Eine Weile blickte ich ihr zu, betroffen, beglückt, vielleicht auch ein wenig enttäuscht. All die Jahre hatte ich noch nie eine Frau gesehen. Und dann, auf einmal, stand sie in einer namenlosen Bucht. Oft hielt sie ihre Hände aufs Wasser, so als stützte sie sich. Schritt wie eine Seiltänzerin gegen die schäumigen Wellen. Man hörte, wie sie auf dem Sande des flachen Ufers verklatschten. Ich wusste nicht, ob sie mich bemerkt hatte. Ich ließ mich von Fels zu Fels. Da und dort konnte man sich an Sträuchern halten. Disteln waren auch dabei. Ich blutete. In weißen Fahnen wirbelte der Staub. Dann teilte ich die letzten Agaven. Ein Sprung, bis über die Knöchel stand ich im heißen Sand, in einem weichen und trockenen Glühen. Es war ein Gehen wie in bösen Träumen. Um nichts in der Welt hätte man schneller laufen können. Endlich aber, als ich um den letzten Felsen trat, ebenso schüchtern wie neugierig, stand niemand mehr draußen in der grünen Brandung. Die Bucht war leer. Indessen entdeckte ich eine große eiserne Tonne, die hier auf dem einsamen Strand lag, Gott weiß woher, wieso, wozu. Sie schimmerte rostig, meerwärts war sie offen. Aber man musste über die Knie ins Wasser, wenn man hinein wollte, und das wollte ich natürlich. Schon draußen hörte man, wie das Meer mit seinen Wellen hineinlallte, gegen die Wandungen platschte. Ich zweifelte nicht daran, dass die nackte Frau nur in dieser Tonne sein konnte. Und mir schlug natürlich, jung wie ich war, das Herz in den Hals, als ich endlich vor der runden Öffnung stand. Hinter mir rauschte das offene Meer. Es tönte wie eine Muschel am Ohr, wo man das eigene Blut hört. Man musste sich ducken, wenn man in die rostige Tonne eintreten wollte. Es war wohl ein Tank für Benzin, stammte von einem Schiff. Und vor mir war es nun dunkel, so dass man, eben noch von der Sonne und tausend Wellen geblendet, kaum etwas sehen konnte. Wie ein gefangenes Tier stand sie zuhinterst in ihrem Versteck, blickte gegen die grüne Helle, gegen den ebenso frechen wie verdutzten Eindringling. Ihr Haar war schwarz wie Pech, offen. Nass, so dass es glänzte. Sie grinste mit weißen Zähnen. Auch sie stand im lallenden Wasser, barfuß. Ihre Arme, ihre Schultern waren bloß, glänzend vor Nässe. Sonst hatte sie ihr Kleid bereits wieder umgenommen. Ein lumpiges und fetziges Zeug, so gut es in der Eile gelungen war. Natürlich fand ich es schade. Jedes Mal, so oft ich die rostige Tonne, die nun einmal am Strande der Erinnerung liegt, auch in späteren Jahren wieder betrat. Man weiß, wie es war, und dennoch kann man es nicht lassen, jedes Mal wieder hineinzugucken. Bin wartete drüben an der Straße, als wäre nichts geschehen. Es war ja auch nichts geschehen. Er hockte auf einem Meilenstein, futterte Beeren aus der kleinen Schüssel seiner hohlen Hand, und es war Morgen. Die Sonne stand wie eine goldene Garbe über dem braunen Land. Hast du den Adler gesehen vorhin? Bin wortlos schüttete sich den letzten Segen in den Mund, indem er nach Bubenart unter den Handrücken schlug, so dass ihm die Beeren in den offenen Gaumen flogen. Dann klatschte er sich die Hände und erhob sich. Gehen wir? Noch immer habe ich Rapunzel meiner Frau keine Karte geschrieben. Gewiss, noch sind wir auch nicht in Peking. Einmal sitzen wir in einer Pinte am Gassenrand. Es ist komisch. Was? Wenn wir nicht wissen, wie die Dinge des Lebens zusammenhängen, so sagen wir immer, zuerst, dann, später. Der Ort im Kalender. Ein anderes wäre natürlich der Ort in unserem Herzen. Und dort können Dinge, die Jahrtausende auseinanderliegen, zusammengehören, sich gar am nächsten sein. Während vielleicht ein Gestern und heute, ja sogar die Ereignisse eines gleichen Atemzuges, einander nie begegnen. Jeder weiß das. Jeder erfährt das. Ein ganzes Weltall von Leere ist zwischen ihnen. Man müsste erzählen können, so wie man wirklich erlebt. Und wie erlebt man? Ich fühle öfter und öfter, dass die Zeit, die unser Erleben nach Stunden erfasst, nicht stimmt. Sie ist eine ordnende Täuschung des Verstandes, ein zwanghaftes Bild, dem keine seelische Wirklichkeit entspricht. Wer es wüsste, wie die Träume ineinander wurzeln, auseinander wachsen. Was meinst du, hätte er gewonnen? Er hätte noch viel zu erzählen, denke ich. Fast alles. Wir saßen in einer Pinte am Gassenrand, wie gesagt. Ein Mädchen brachte uns Wein. Wie anders ist die Luft hier, sie tönt. Sie tönt wie ein Spinett, so drahtig, so kindlich spröde. Und die Töne laufen auf gläsernen Stelzen. Ein Windstoß scherbelt sie weg. Dann kichert es wie Mädchenlachen. Einmal habe ich eine Liebe verloren. Lange ist's her. Aber es hört nicht auf, dass ich sie verloren habe. Ich möchte sie immer noch einmal verlieren, verstehst du? Maya hieß sie, ein liebes Mädchen. Lange ist's her, aber es hört nicht auf, dass ich sie verloren habe. Ein wenig reute mich stets die Zeit. Ich hatte in der Folge dieser inneren Unrast schon ein zweites, drittes oder viertes Glas gekippt, während Bin noch immer über seinem ersten saß. Vielleicht war es eine Spelunke, wo wir uns befanden. Goldfische schwammen in einem grünen Glas. Und wenn man mit dem Finger daran klopfte, schossen sie weg. Dann wieder schwebten sie über einem winzigen Urwald, schnauften mit ihren lautlosen Kiemen, ließen hin und wieder ein Bläschen an die Oberfläche steigen, eine Perle, die einen Augenblick auf dem Wasser schwamm und dann verging. So verbrachten sie den Tag. Oder sie drückten ihre roten Nasen ans Glas und schauten sich die Leute an. Diese hockten auf einer Art von Matten, hielten ihre langen, irdenen Pfeifen am Mund und träumten in die bläuliche Dämmerung, lächelnd. Oder sie schauten auch ihrerseits wieder den Goldfischen zu. Sicher war das eine Spelunke. Später, als wir die sonderbare Spelunke mit Kurtisanen und Goldfischen, mit Heiligen und Toten verlassen wollten, erschien noch ein ganzes Rudel von Matrosen. Sie setzten sich rittlings über die Sessel, laut, jugendlich, übermütig, und andere tanzten. Bald war es ein tolles Gewimmel. Der Heilige lächelte wie immer. Man hat ihn nie anders gesehen. Schon weil er aus Stein ist. Bin, ich glaube, das ist sie. Wer sie? Ich konnte meinen Blick nicht von ihr lösen. ihre liebe Gestalt, ihre wirbelnden Füße, ihr seliges Lachen. Sie tanzte mit fliegendem Haar, jung, ganz erstaunlich jung. Sie flog wie ein Kreisel. Und bald war es das einzige Paar, das noch tanzte. Denn alle schauten zu. So herrlich konnten sie es, die beiden. Der blaue Matrose, lang wie er war, musste auf eine possierliche Weise sich ducken, um sie mit Anstand halten zu können. So klein war sie, so jung. Sein Bändel flog in der Luft und zwischen den beiden war Raum, um den sie tanzten, das Mädchen mit flatterndem Röcklein. Aber sie blickte den Matrosen nicht an. Sie kreiselte und tanzte und wirbelte wie eine Bacchantin. Auf ihrem Antlitz lag eine kindliche, eine trunkene, eine strahlende Ruhe. Nun glaube ich wirklich, das ist sie. Aber wer denn? Maya! Ohne von ihr wegzublicken, erzählte ich die Geschichte, die keine war. Oh, es war mehr. Es war das erste Mal. Ich suche sie seit Jahr und Tag. Und solange ein Gedächtnis in mir lebt, und einst, wenn ich auf dem Totenbett liege. Herr, warum sehen der Herr mich so an? Weil du wohl schön bist. So tanzen wir. Sie hatte recht. Wir tanzten, und es wurde mir, als hätte ich noch nie eine Mädchenhand in der meinen gespürt, noch nie geküsst. Was für ein Reich lag also noch vor mir. Ich hielt sie weit von mir, um nicht zu küssen. Es musste ein Schauer sein, ein Anfang, ein Ende, ein Meer von Wonne. Ja, ich hatte Angst, mir käme das Heulen, wenn ich sie küsste. Und nachher würde ich hinausgehen und mich erhängen, weil es das nie wieder gab. Sie tanzte wie vorher. Ihr Kleidchen stieg wie eine Scheibe um sie, flog und alles drehte. Auf ihrem Antlitz aber lag eine strahlende Ruhe. Ich glaube, die Musik war lange schon zu Ende. Ich aber stand noch immer. Ja, denke ich, das ist ihre Wange. Das ist der Flaum ihrer Schläfe. Ich sah auch die kindliche Feuchte ihrer Lippen. Ihre Augen, sie waren wie ein früher Morgen. Man ging wie in die Stille eines Waldes hinein. Ihre Zähne, denke ich, man möchte sie noch einmal haben, um in einen saftenden Apfel zu beißen, so dass es knallt und nachher sterben. Endlich, wie am Ärmel gezupft von meinem eigenen Verstande, verbeugte ich mich, und auch sie machte einen höflichen Knicks. Danke. Nun ist sie es. Sie nannte mich sie. Ja, vielleicht ist sie es trotzdem. Sie kennt dich nur nicht mehr. Du bist ein Herr geworden. So verging die Zeit. Mag sein, man ist ein Herr geworden. Manchmal geschah es, dass ich bin einfach wieder vergessen hatte, wochenlang, vielleicht auch jahrelang. Wer könnte es wissen, da er die Zeit nicht wirklich lebt? Man stellt seinen Wecker, man wäscht sich, man schneidet die Fingernägel, man arbeitet, man isst, man verdient. Es gibt zu vieles, was man immerfort muss. Immer fort sollte. Ich habe einen Menschen gekannt, der aus keinem anderen Grunde dazu kam, dass er sich das Leben nehmen wollte. Er saß in einer Wirtschaft und wer ihn gesehen hatte, wie er stundenlang vor sich hinschwieg, beinahe lächelnd, konnte nicht daran zweifeln, dass es sein Ernst war. Dennoch lebte er weiter. Immer öfter sehen wir ihn, wie er eines Tages, eines ganz gewöhnlichen Alltages, als die letzte Hoffnung empfindet, die ihn vor dem Grauen schützen kann. Die Hoffnung, dass ihn zu Hause ein Brief erwarte. Durchaus nicht ein bestimmter, nicht ein vermutbarer Brief, sondern irgendein Brief. Jemand schreibt ihm. Er schreibe Erfreuliches oder Trauriges, aber er schreibt, er teilt sich mit. Und dabei müsste man wissen, dass er schon viele Briefe bekommen hat, kluge und schöne und erlesene Briefe. Was hilft es? Heute soll einer kommen. Heute braucht er ihn. Er trüge ihn auf Händen der Ehrfurcht. Er ginge in jedes Wort hinein, nicht anders als die Biene, die sich in jede Blüte taucht. Er träte in das Schicksal des Andern, so meint er, wie in einen Tempel. Natürlich nichts. Eine Broschüre vielleicht, eine Zeitschrift, das käufliche Wort, nicht einmal eine Todesanzeige. Das ist alles. Er sitzt an diesem Abend wie ein Gefäß, das ausläuft, einfach ausläuft. Und das Leben, das ihm ausläuft, verdunstet. Ja, das ist alles. Eine mehr alltägliche Geschichte. Als ich wieder erwachte, sah ich mich auf einer Brücke, die Rolle unter dem Arm. Ich stand, und da ich die Brosamen eines alten Semmels in der Manteltasche spürte, zog ich die Handschuhe aus und fütterte die Möwen. So gleichgültig war mir alles. Ich fütterte die Möwen, bis ich nichts mehr hatte. Sie kreisen noch immer über meinem Kopf. Ihr weißes Geflatter, ihr heiseres Kreischen, die morgendliche Sonne über den Wellen, das alles ist schön. Und als ich die Hände wieder sauber geklatscht hatte, sah ich, dass Bin, kein anderer als Bin, neben mir stand. Gehen wir? Fragte er. Ein wenig schrecke ich zusammen, jedes Mal, lächle unsicher, ob er meiner nicht spotten wolle. Er aber, sehe ich, meint es ganz ernst mit unserer Reise nach Peking. Und jedes Mal tut er, als hätte ich ihn überhaupt nie vergessen, verraten, verlassen. Er steht da, raucht seine Pfeife oder stopft sie, und wie zu einem, der hinter einen Busch getreten ist und wiederkommt, sagt er: Gehen wir? Hier war es schon Herbst. Es ist schade, dass du ein Geist bist. Wir haben nun endlich eine Wohnung gefunden, die ich dir gerne zeigen möchte. Sogar Garten haben wir nun, nicht viel. Blumen, Ausblick in die Bäume der Nachbarn. In Kirschen und Birnen, die nicht uns gehören. Und im Herbst, mitten in der blauen Stille, hört man sie plumpsen. Nun haben wir auch bald ein Kind. Wir sind in einer Weise glücklich, die uns kaum noch ein Recht lässt auf Sehnsucht. Das ist das einzig Schwere. Ich schwatzte viel zu viel. Bin gab mir Feuer. Es ist schade, dass du ein Geist bist. Du solltest am Abend manchmal herüberkommen. Manchmal kommen sie am Abend herüber. Freunde. Nicht viele, nicht eigentlich oft. Wir trinken einen Wein, spannen die verflochtenen Hände ums Knie und draußen steigt langsam der Mond über die Obstbäume. Oder man geht in die Stadt. Wen verlangt es nicht einmal jählings nach anderen Stimmen? Man redet dann über das Ereignis, die Welt, oder man schwätzt über Leute, die der andere auch kennt, vielleicht sogar näher und besser kennt. Und immer ist es mindestens einer, der den Genannten, sei es ein Staatsmann oder ein Künstler oder ein Forscher, nicht schätzt. Oh, man schimpft nicht über ihn. Ein Lächeln, ein Mundwinkel, ein ganz kleiner und fast harmloser Witz kann genügen. Oder auch nur eine gewisse Art des Schweigens, sobald sein Name gefallen ist. Immer das Schmerzliche, dass einer, den du schätzest oder gar liebst, nicht ernst genommen wird von den anderen, die du schätzest. Schließlich, da keiner mehr vorhanden ist, der unsere Achtung auf sich vereinen könnte, gibt man sich einen inneren Ruck, nimmt einen Salzstängel und fragt: Kennen Sie Bin? Sie tun, als kennten sie ihn nicht. Und jemand winkt schon dem Kellner. Auch ihre Nichtkenntnis, die allerdings selten auftritt, ist immer noch ein wenig abschätzig. So, wäre er etwas, würden wir ihn schon kennen. Im Augenblick sind solche Abende, die man nicht missen möchte, immer sehr anregend, unterhaltsam. Es gibt so viel gescheite Leute. Und nachher auf dem Heimweg kommt das fade Gefühl. Regen im See, der sonst die Sterne spiegelt, die marmorne Stille der schlafenden Schwäne schaukelt. Zu Hause wortkarg und unschlüssig noch dem Schlaf gegenüber, der an der Zeit wäre, trinkt man einen Kirsch oder zwei, als läge es etwa im Gaumen. Bin, woher kommt es, dass wir alle einen Knacks haben, fast alle? Oft nach einer Gesellschaft wie heute sagte das Gewissen zu mir, suche den Freund, der Leute schätzen kann, die ihn, und er weiß darum, ihrerseits durchaus nicht schätzen. Das wäre ein Mensch ohne Knacks zum Beispiel. Ich habe ihn gesucht, aber umsonst, auch in mir selber umsonst. Noch der größte Narr wird eines solchen Abends erleben, dass sich einer an seinen Tisch setzt, ihm eine gewisse Verehrung anträgt, ganz schlicht und auf eine bestechende Weise verlegen, nämlich er möchte selber geschätzt sein, der andere. Der Mann sagt das Gewissen, er schätzt dich zwar nicht aus Kenntnis deiner Person, leider nicht, sondern aus Bedürfnis zu schätzen und geschätzt zu werden. Aus einem sehr ehrlichen Bedürfnis, der Arme. Oder ist es nicht so? Alle möchten geschätzt sein. Ich glaube, es fehlt euch allesamt der liebe Gott, nichts weiter. Nirgends aufgehoben sehnt sich jeder nach der sicheren Achtung von Seiten der Menschen. So sehr, dass er alles darüber vergisst, sogar seine natürliche und vorhandene Liebe zu ihnen. Das, was ihn allein von seinem dürren Geiz befreite. Ehrgeiz ist ja auch nur ein Geiz. Und nichts macht uns so einsam voreinander wie unser Ehrgeiz. Es fehlt so ein Ding, das die Achtung aller besäße, eine zweifellose und gemeinsame Achtung für jeden Fall. Er klopfte wieder einmal seine Pfeife aus, da er das sagte. Hinten am rechten Absatz, indem er dazu einen Augenblick stehen blieb. Dann gingen wir weiter. Ich will nun versuchen zu erzählen, wie es war, als wir zu den ersten Häusern von Peking kamen. Natürlich war es auch Herbst. Ich hatte noch einmal zurückgehen müssen. Mit Schrecken war mir eingefallen, das Wetter könnte umschlagen und die Rolle, die ich hinter einem moosigen Stein versteckt hatte, würde nass. Es war immerhin eine sehr wichtige Rolle, wenn man weiß, was für eine Arbeit dahinter steckt. Leute kamen des Weges. Gesichter, als wüssten sie nicht, wie nahe am Glück sie wohnen, wie offen die Tore uns stehen. Man hätte stutzen können, wie sie des Weges kamen. Krämer, die eben auf dem Markt waren, Kulis, die ihre Lasten trugen, die auf den Boden blickten, damit sie nicht stolperten und das Genick nicht brachen unter ihren Lasten. Herren auch, die sie in einer Sänfte tragen ließen, lächelnd, fächelnd. Man hätte stutzen können. Sie wohnen in Peking, dachte ich, und wissen es nicht. Nur einen Augenblick, Bin. Ich werde fragen, ob ich meine Rolle nicht einstellen darf. In diesem Sinne trat ich vor das nächste beste Haus. Bereits hatte ich an den schönen chinesischen Gong geschlagen und wartete. Das Wesen, das mich mit höflichen Gebärden zum Eintreten gewissermaßen gezwungen hatte, war verschwunden. Ich stand mit der Rolle in der Hand, wie man eben in einer fremden Halle steht, scheinbar gelassen, im Grunde ein wenig bekümmert um die Zeit, die nun wieder verloren ging. Vor allem das Gefühl, dass Bin draußen wartete, war mir peinlich. Erfüllte mich mit einer gelinden Unrast, die mir verbot, mich weiter in dem fremden Hause umzusehen, wie es einer von unserer Gilde sonst tut. Ich hatte gehofft, man würde mir die Rolle einfach abnehmen, begreifen und nicken. Drei Worte und weiter. Nach und nach, da niemand kam, fing ich doch an, mich umzusehen. Es war eine schöne, sogar sehr schöne Halle, wenn man so sagen darf. Denn sie war von der Art, wie ich sie schon oft hätte bauen mögen und wie sie, das war der Witz, in meiner leidigen Rolle ganz ähnlich entworfen war. Ein wenig zwar bemerkte ich, war alles doch anders. Das Fenster zum Beispiel. Jener lockere Durchblick in den Garten, in die Ferne, den ich mir immer als einen Schleier von Sprossen, ein zierliches Gitter vor der Erwartung gedacht, hier war er groß und leer, zu offen, zu wenig sparsam, geistlos. Ach nein, so war das nicht gemeint. Und auch die Pflanze, die mit ihren grünen Arabesken vor einer stillen Wand steht, vor der Helle eines rauen Putzes, wie aus der Skizze geschnitten, nur viel zu klein. lächerlich, peinlich. Überhaupt befiel mich ein heimliches Entsetzen. Obschon jedes einzelne Ding getreulich stimmte, so als hätte es ein Fremder ganz schamlos aus deinen Plänen genommen, nur nicht aus deinem Sinn. Es fehlte der Maßstab, das Verhältnis. Nichts anderes als dies, worauf es ankommt. Man trocknet sich Stirne und Nacken. Auch das, schien mir, hatte ich schon einmal erlebt. Diesen Hohn der Verwirklichung, dieser feindselige und bösartige Eigensinn alles Fertigen. Die Treppe in meinem Rücken, sie wollte überhaupt nicht mehr aufhören und kletterte, so gut gefiel sie sich selber, kletterte in immer weiteren und höheren Spiralen, lange schon sinnlos, eitel auf ihr Geländer. Endlich kam jemand zurück. Es war ein Diener diesmal. Er blickte mich an, dann führte er mich die entsetzliche Treppe hinan. Wir sitzen in einem Zimmer. Eigentlich wollte ich nur meine Rolle hier einstellen, im Vorübergehen. Auch habe ich, wenn ich so sagen darf, sehr wenig Zeit. Die Tochter des Hauses, die so viel Güte oder Sitte hatte, mit dem Fremdling zu warten, langweilte sich deutlich, spielte mit ihrem Fächer, während wir warteten. Aber sie hatte die königliche Ruhe ihrer Jugend, deren Reich noch so groß, so unabsehbar ist. Sie bangt nicht, geizt nicht mit jeder Provinz ihrer Zeit. Draußen war es ein betörender Abend. In den herbstlichen Gärten lag eine Wärme, die nur das Auge noch wahrnimmt und kostet. Die Blumen der Nähe, die letzten im Garten, Astern, welche die sinkende Sonne durchglomm, sie standen wie Sterne aus Blut. Das alles war schön. Es dämpfte mein Warten. Die Luft solcher Abende, sie ist wie ein blinkendes Gespinst, ein Glitzern von goldenen Fäden. Geisterhaft ringt es. Nichts ist zu halten. Wärme und Licht, alles ist da. Irgendwo rinnt es wie durch ein Sieb dieser Zeit. Ich rauchte. Ich verschränkte meine Beine, bis ich jedes Mal wieder gewahrte, wie schmutzig meine Schuhe waren. Dann aber jedes Mal schob ich die Füße zurück unter den Sessel, klopfte Asche ab, versuchte ein Gespräch. Die Zeit ist ein sonderbar Ding. Es gibt sie und gibt sie auch wieder nicht. Wie meinen Sie das? Ich musste nachdenken. Sie nimmt mich zu ernst, dachte ich, und ein wenig ärgerte es mich. Ich musste wirklich nachdenken. Es gibt sie, ja. Und es gibt sie auch nicht. Tja, und doch sind wir alle, das ist der Wahnsinn, Sklaven der Zeit. Haben Sie auch schon Erinnerungen? So war das nicht gemeint. Jemand sagte mir, dass Dinge, die wir für Erinnerung halten, Gegenwart sind. Es überzeugt, dann wieder verwirrt es. Denn es nimmt den Dingen, die uns begegnen, schlechterdings die Zeit. Und oft weiß ich nicht mehr, wo in meinem Leben ich mich eigentlich befinde. Das ist sehr abenteuerlich. Ich treffe Leute, die gar nicht mehr sind, und rede mit ihnen, liebe sie zum ersten Mal. Es ist wie das Licht, das immer noch wandernde Licht von Sternen, die vor Jahrtausenden erloschen sind. Immer wieder begegne ich dem Mädchen. So wie wir uns damals verloren haben, ein Mädchen wie Sie. Aber damals, sage ich mir, waren Sie noch kaum auf der Welt. Das alles ist verwirrend. Dabei bin ich, soweit es jedem verliehen ist, bei lichterlohem Verstande. Zum Beispiel denke ich oft und sage es mir auch, offenbar sind es Erinnerungen, was du erlebst, nichts weiter. Ein neckischer Anfall von Erinnerungen. Wir reisen durchaus nicht in einem Gefilde mit Seerosen und schwarzen Büffeln, mit Kurtisanen und Goldfischen und Hirten, mit Engeln und Matrosen und was uns sonst schon alles begegnet ist, sogar Heilige, sogar Tote. Sondern ich erinnere mich nur, während ich nebenher ein ganz alltägliches Leben führe und lange ist's her. Und dennoch, indem wir uns eines Hirten erinnern, ist er im Augenblick da. Wer leugnet es? Ich bin glücklich. Ich habe keinerlei Anlass und kann nicht umhin wahrzunehmen, dass ich auf einmal sehr glücklich bin, zum Beispiel. Oder auch melancholisch, je nachdem. Man weiß nur nicht, wo in seinem Leben man sich befindet. Auch in diesem Augenblick nicht? Nun, in diesem Augenblick, ich musste mich erheben. Die Mutter war eingetreten, eine Dame von warmer Würde. Nehmen Sie Platz. Mein Mann wird jeden Augenblick kommen. Er ist auf die Jagd geritten. Eigentlich? Nehmen Sie Platz. Ich gehorchte. Man setzte sich, ein Diener ging hin und her. Ich dachte an Bin, der draußen wartete, während wir nun, als wäre ich dazu gekommen, einen Tee tranken. Ich war nun offenbar ihr Gast, konnte haben, was mich lockte, und alles war sehr schön. So schön, dass man zu denken gar keinen ehrlichen Anlass hatte, zu fragen, woher und wieso und wohin. Ich genoss es. Auch waren es, wie man von Chinesen erwartet, sehr höfliche Leute, die immerfort taten, als hätten sie schnurgerade auf deinen Besuch gewartet. Ich wagte schon kaum mehr zu sagen, dass ich nur die Rolle unter ihrem Dach hatte einstellen wollen und so weiter, denn der Herr, der in ganz auffallender Weise ein Herr war, blieb meinetwegen von jeder weiteren Jagerei fern. Und da ich also niemand kränken oder auch nur mit einer Enttäuschung beschatten wollte, erwähnte ich mit keinem Wörtlein mehr das nahe Peking, das wirkliche Ziel. Im Herzen vergaß ich es ja nicht. Oft, wenn wir so morgendlich ritten, hielt ich Umschau mit heimlichen Blicken. Denn ich spähte nach Bin, und ich tat es halb mit dem Wunsch, ihm sagen zu können, wie es mir mit meiner leidigen Rolle, die ich hatte einstellen wollen, ergangen sei. Und dass ich nun, so wie es die chinesische Höflichkeit zuließe, bald wiederkäme. Halb war es mir lieber, wenn Bin mir nicht begegnete. Im Gedanken an Bin schämte ich mich plötzlich der seidenen Gewänder. Und jedes Mal, wenn einer uns grüßte, sie beugten sich so tief, dass man ihr Gesicht nicht mehr sah, beugten sich vor den reitenden Herren, vor unseren seidenen Gewändern. Jedes Mal hatte ich den traurigen Schrecken, das könnte Bin gewesen sein. Übrigens, der Fürst wird dieser Tage kommen. Ich traf ihn auf unserer Jagd. Der Fürst? Da wir am Vorabend von Peking wohnten, konnte es nur der Fürst von Peking sein, sagte ich mir. Eigentlich war ich in dieses Haus getreten, um meine Rolle einzustellen. Wir ritten zurück. Hier ist alles anders. Wolkenlos, wie ein Abend in südlicher Fremde, leuchtet unsere Freude über den Gärten, die schön sind, denn sie gehören den Rechten. Unsere Gewissen sind ferne und still wie die Sterne. Unsere Herzen aber plätschern und plaudern wie das Spiel einer zierlichen Wasserkunst. Wir kommen an Teichen vorbei, Arm in Arm. Wir schauen die rötlichen Fische, die schlafen. Das alles ist schön. Ich nenne sie Maya, die junge Chinesin, die in meinen Träumen so weit geht, zu küssen. Allein im Garten, als unversehens die Dämmerung sank, kamen wir einmal zu einem schmalen Steg von geflochtenem Bambus. Ich bot ihr die Hand, führte ihre 17 Jahre herüber, und sie war zierlich wie auf einem Holzdruck von Hiroshige. Überhaupt gefiel uns der Augenblick sehr, so dass unsere Hände sich noch lange hielten. Wir standen nun vor dem mondenen Weizen. Sie spaltete das Korn zwischen dem Elfenbein ihrer Zähne. Ihr schwarzes Haar um den Nacken und der Mondschein dazu. Ein Glanz von Mondschein lag wie eine schmale, kühle Spange darauf. Da zweifelte ich nicht mehr, dass sie es war. Heute wie je. Dass wir uns kannten. Sie haben wohl schon viel erlebt. Warum? Sie sind mir gut. Oh. So sagen Sie mir eines. Es wäre nicht schön, nicht edel, wenn man die Worte, die das Mädchen mir schenkte, wenn man die Frage, die sie mir stellte, noch einmal verschenkte. Genug, wir standen vor dem mondenen Weizen, da sie es wissen wollte. Und wir knackten das unreife Korn zwischen den Zähnen, beide. Es waren Fragen, wie nur die Jugend sie stellt. Ihr Mut ist ein wenig beschämend. Man lächelt. Sie weiß nicht einmal das, die Jugend, dass ihre Fragen ja das Schönste sind, tiefer als alles, was sich jemals für eine Antwort hält. Lebendiger, wahrer. Maya stellte mich plötzlich in ihre großen Augen, ausweglos, als müsste man, nur weil man älter war, die Antwort wissen. Sagen Sie, gibt es ein Land, wo all dies möglich ist? Oder sagen Sie es mir, wenn meine Sehnsucht dumm ist? Oh nein. Gibt es das? Die Sehnsucht ist unser Bestes. Sehen Sie, für mich ist es Peking. Sie lachen vielleicht. Am Ende ist es ein Wort, nichts weiter. Eine goldene Ahnung. Und man sagt mir, die Ahnung sei vollkommen falsch. Peking liegt nicht am Meer, erstens. Meilen lägen dazwischen, sagt man. Und dennoch schrecken sie mich wenig, diese paar Meilen. Vor kurzem traf ich einen Mann, der schon einmal in Peking gewesen sein will. Ich hörte ihm einen Abend lang zu, wie auf die Folter gespannt, denn ich mochte mich nicht verraten, nicht fragen. Er erzählte von Waren, von Seuchen, von Handel und Sitten. Von blauen Vögeln, die darüber kreisen, sagte er kein Wort. Peking? Wissen Sie, wie weit es nach Peking wäre? Weit? Ein Diener, der sich mit pendelndem Zopfe verbeugte, bat uns zum Tanze. Und in der Tat, das Fest war schon im Gange. Der Fürst lächelte aus dem bleichen Mond seines fetten Gesichtes. In chinesischen Landen, das wusste ich wohl, galt es durchaus nicht als Schande, wenn einer fett war. Im Gegenteil, es war das Zeichen eines vornehmen Mannes schlechthin. Dieser da, Fürst, ist der Erbauer unseres schlichten Hauses, das die unverdiente Ehre hat. Mir nachtete es vor den Augen. Das geistlose Fenster, das vor seiner eigenen Leere gähnte, immerzu, die Pflanze, die einfach zu klein war, die entsetzliche Treppe mit dem eitlen Geländer, das nicht aufhören wollte. Maya, ich muss dich verlassen. Warum? Noch bin ich nicht am Ziel. Aber ich denn? Fliehen wir, liebes Mädchen, fliehen wir. Wann? Es ließ sich, so sehr ich es im ersten Schrecken versuchte, nicht leugnen. Es war das Haus, wie es in der Rolle stand, die ich hatte einstellen wollen. Man tanzte darin, man aß darin, man lachte, man schlief darin. Alles Fertige, sagt man, alles Fertige hört auf, Behausung unseres Geistes zu sein. Man könnte auch sagen, ein weises Wort, eine bessere Ausrede. Draußen, als es dämmerte, saß ich noch lange im Mantel einer grauen Enttäuschung, die Hände in den Taschen. So steht es denn da, unser Werk, so steinern und fremd, so eigenmächtig, so ein für alle Mal. Es sieht dich an, ohne zu nicken, ohne zu lächeln, so als hätte man sich nie gekannt, ohne zu danken und ohne zu verzeihen. Nachdem man es lange betrachtet und auch die ersten Schrecken überwunden hat, sagt man sogar, es ist nicht schlecht, man kann nicht sagen, es ist schlecht. Es erinnert an dieses und jenes, was uns im Entwerfen, da es noch ein Einfall war, erfreut und beglückt hat. Und dennoch ist es trostlos. Ein alter Gärtner, der eben die Hecke geschnitten hatte, wischte das scherblige Laub zusammen. Ich wartete, bis er näher käme. Ich hockte auf der Mauer und wartete, betrachtete den Gang seiner herbstlichen Arbeit. Über den Wiesen stieg Nebel wie eine leise Sintflut, Gerippe von Bäumen schwammen darin. Ich hockte auf dem nassen Laub, fröstelnd, die Hände in den Taschen. Ah, ein schönes Haus, ein sehr schönes Haus. Das heißt, das Dach ist zu groß, glaube ich. Das Dach ist lächerlich. So ein kleines Haus und so ein großes Dach. Ich finde das läppisch. Sie finden das schön? Er blickte hinauf und nickte, sammelte das Laub in seine grüne Schürze, verbeugte sich und ging, seinen Pflichten hörig, und ließ den Fremdling allein. Es roch nach Abend, nach Herbst der Felder, nach Fäulnis von Früchten, die lange schon gefallen und verdorben sind. Ich spielte mit der braunen Mumie von einer Birne, die gerade auf der Mauer gelegen hatte. Bin, du hast recht. Womit? Wir sollten sehen, dass wir weiterkommen. Natürlich war Bin durchaus bereit. Aber drinnen im Haus war das Fest, wo ich ja ebenfalls saß. Ein Umstand übrigens, der mich durchaus nicht verwunderte. Man sah es ganz deutlich durch die erleuchteten und großen, viel zu großen Fenster. Ich saß neben dem chinesischen Fürsten dort drinnen. Er lächelte aus dem vollen Mond seines fetten Gesichtes, und das Fest konnte noch lange dauern. Der Fürst erhob sein Glas. Alle erhoben es. Man trank. Worauf warten wir? Worauf? Auf mich? Ich trat noch näher ans Fenster, um besser zu sehen. Und es mochte ja sein, dass es einen Augenblick gab, wo ich mir winken konnte. Gerade jetzt schien es allerdings nicht günstig. Der Fürst redete längere Zeit mit mir, und ich sah nur, wie ich öfter nickte. Der Fürst, zeigte es sich, hatte großes Gefallen an dem Haus. Vor allem das Dach, ja, das gefiel ihm ganz besonders. Später redete er von einem neuen Palast. Der alte wäre ihm schon lange verleidet und würde ohnehin, gemessen an seinen Bedürfnissen, immer kleiner. Wie ich es als Bub mir gedacht habe. Eines Tages käme ein Fürst und sagte, bauen Sie mir einen Palast, aber möglichst groß. Drinnen stießen sie abermals an. Und es konnte kein Zweifel sein, die Sache mit dem Palast war in Ordnung. Man sah, wie der Fürst noch einmal mit verbindlichem Gönnertum nickte. Ich aber hatte Ohren wie ein roter Krebs. Und mir zur anderen Seite saß ein freundlicher Kanzler des Fürsten, ein kleiner Dicker mit einem pfiffigen Zwicker, den er manchmal an seinem Zopfe abrieb und putzte. Dieser nette Kanzler hatte das Gespräch vernommen, hellhörig, wie er von Amtes wegen war. Er hob sein Glas, um anzustoßen, und sagte mit einem unerwarteten Verständnis, »Nimm es nicht schwer. Nimm es wirklich nicht schwer. Es ist gerade kein anderer vorhanden, wie so oft in der Geschichte. So kommen wir alle, sind wir erst alt genug, zu Würden und Wirkung. Im Stillen verblüfft, wie leicht es ist, wie lächerlich billig, was unsere Jugend so groß und so schwer schien. Im Stillen benommen, wie viele Aufgaben in der Welt und wie wenig Männer es offenbar gibt, dass man unsere bedarf.« Sie stießen noch einmal an, der Kanzler und ich. Das Mahl ging weiter und der Fürst, als die ersten Platten kamen, zog eben seine Maske ab, legte sie wie ein verbrauchtes Mundtuch neben den Teller und trocknete sich die Stirne, denn er schwitzte. Heiß, heiß. Gewiss durchlaucht. So, Sie stammen also aus Weckisville. Gewiss durchlaucht. Da war ich auch einmal. Kennen Sie einen gewissen Hühnerwadel? Wir haben durchlaucht der Hühnerwadel viele. Isidor hieß er. Isidor Hühnerwadel. So einen gab es allerdings in Weckisville, leider Gottes. Ein Schürzenjäger, dem nichts zu schmutzig war, jedenfalls prahlte er in allen Wirtschaften mit seinen Abenteuern. Und offenbar war es mir drinnen ein wenig peinlich, dass sich der Fürst, dessen Palast ich vielleicht würde bauen dürfen, gerade an diesen Hühnerwadel erinnern musste, der ein Saukerl war. Ja, ich sah mir eine ganze Weile zu, wie ich Unkenntnis heuchelte, auch immer wieder auf höfliche Weise versuchte, von chinesischen Belangen zu reden. Herrgott, Sie müssen ihn kennen, so ein fideler Kerl. Haben Sie niemals von der Geschichte gehört? Da es sich indessen nicht schickte, dass der Fürst nur immer mit seinem Nachbarn redete, geschah es, dass er die Geschichte von dem fidelen Hühnerwadel, wie er ihn zu nennen geruhte, dem ganzen Bankett erzählte oder, wie man etwa sagen würde, zum Besten gab. Eines späten Abends, als alles schon schlief und auch die Magd in ihre Kammer ging, ein blutjunges Ding, keusch wie ein Märchen. Sie riegelte ihre Tür zu, als wäre sie allein in der Kammer, dann suchte sie die Kerze. Draußen hörte man die Geschichte nicht, sah aber, dass es eine Zote sein musste. Die Leute am Tisch, sogar die Damen, die anfänglich verletzt und errötet sein mochten, wieherten vor Lachen, legten ihr Mundtuch ab, wie vorher der Fürst seine chinesische Maske, sie schoben sich von ihren vollen Tellern ein wenig zurück und krümmten sich und wieherten vor Lachen. »Merkst du denn immer noch nichts?« sagte ich zu mir. »Merkst du denn immer noch nichts?« An Peking zu denken, bald wage ich es nicht mehr. Unser Dasein ist kurz und Peking so weit. Am ersten Abend, als ich Bin an der chinesischen Mauer getroffen, schien es ganz nahe, Eine Stunde vielleicht, oder zwei, oder drei. Man sah doch die blinkenden Türme, die Dächer, die Brücken, die blauen Vögel darüber, die kreisen. Plötzlich zweifle ich, ob mein Leben noch hinreicht. Das nächste Mal, als wir aufgebrochen, war es ein kühler Morgen. Bin hockte vorne am Bug. Seine Beine pendelten über die Barke und wir warteten lange auf den Wind, der uns hinübersegeln sollte. Der morgendliche Nebel war verschwunden und das Wasser, das ich so lange für ein Meer hatte halten wollen, lag wie ein glattes Glas und keine Welle raschelte um unsere Barke. Immer noch, oder schon wieder, wer weiß es, war es Herbst. Sie sind so still und ich bin so glücklich. Denken Sie, es ist ja wirklich, Freund, wir fliehen. Ich bin noch nie, solange ich lebe, noch nie an jenem anderen Ufer gewesen. Nie. Wirklich? Bin rauchte seine Pfeife. Er ließ es über seine Schulter räucheln. Und Maya, die auf dem Rande der Barke saß und nach dem Wimpel blickte, der uns den Wind anzeigen sollte, saß und blickte, stumm, jubelvoll in Erwartung, ergriffen vom Abenteuer ihrer ersten Flucht. Maya mit der Zeit ihrer kindlichen Jugend, Bin mit der Zeit eines Geistes. So fahren wir hin. Denn ein wenig windete es nun wirklich. Einmal saßen sie auf einer abendlichen Terrasse, Maya und der Mann, der diese Geschichte erzählt. Wir hätten ihn auch Kilian nennen können. Es war schön. Es war ein Ufer mit Bänken und Geländern, mit Laternen, mit Tafeln und Verboten, Blumen, Platanen, geschlungenen Wegen. Jemand nahm auch schon die Mäntel ab. Der Mann oder Herr, nennen wir ihn Kilian, benahm sich für einen Augenblick ein wenig hilflos, indem er die Hände rieb, die Hände in seine Rocktaschen schob. Man musste nun, und wäre es auch nur dem beflissenen Ober zuliebe, einen Platz finden, inmitten der vielen Leute. Maya überließ es ganz ihm, auch in der unmittelbar folgenden Frage, was man bestellen sollte. Er hatte durchaus das Gefühl, es könnte Leute geben an diesem Ort, die ihn kennen. Das machte ihn zerstreut, so dass er immer wieder einmal das Gespräch unterbrach, sich umblickte, dann wieder lächelte. Maya ist schön. Sie ist es in einer fast übermenschlichen Weise, wie jeder glückliche oder auch nur erwartende, ohne Zweifel erwartende Mensch. Man brachte ein Getränk, das Maya nicht kennen mochte. Man sog es durch Halme, und Maya, obschon sie schwieg und sich nur immerfort umblickte, fand alles sehr köstlich. War es das Land, das sie gemeint hatte? In den Palmen raschelte es Gläsern. Ihre haarigen Stämme kamen aus Töpfen. Dennoch waren es für Maya die ersten Palmen. Und der Mann kaufte sich nebenbei eine Zeitung, ohne sie allerdings in der lieben Gegenwart eines Mädchens aufzuschlagen. Kaum, dass er die ersten Titel überflog. Was mochte in der Welt geschehen? Er steckte es, was immer es sein mochte, in die Tasche. Maya spitzte ihren Mund, steckte den Halm in das Glas, ihre Augen forschten nach allem, was sich an dem Orte begab. Und blickte man in den Spiegel ihrer jugendlichen Miene, gab es fast keinen, der ihrem vergnüglichen Spotte entging. Ein Jüngling, der Zigaretten verkaufte, war der Einzige, den sie nicht wieder anschaute, nachdem sie ihn einmal erblickt hatte. Ihre Miene war kein Spiegel mehr, eine Weile lang, sondern Haut, warm und trocken. Wangen mit Flaum, Elfenbein über Blut. Um über die Ereignisse in der Welt zu sprechen, dachte der Mann, dazu fehlt ihrer Jugend nicht der Verstand, aber das erwachsene Bedürfnis, sich an einem größeren und allgemeinen Schicksal zu trösten, das uns die eigene Person ein wenig belangloser, die eigenen Versäumnisse ein wenig nichtiger macht. Er nutzte die Zeitung als willkommenen Fächer. Sicher sind Sie hier schon einmal gewesen, oder? Ist es nicht so? Warum? Mich verwundert hier alles und jedes. Gewiss. Es erinnert mich an dieses und jenes. Die Erde ist so groß nicht, wie man meint. Auch sie macht es mit Wiederholungen. Aber es ist doch immer anders, Maya. Nichts kehrt uns wieder. Sehen Sie, das glaube ich auch schon, ja. Das ist eigentlich das Schöne an allem, nicht wahr? Das macht es so aufregend, meine ich, so abenteuerlich. Diese Stunde, ein dummes Mädchen und Sie, ein erwachsener Mann, der alles schon einmal erfahren hat. Ach, Sie sind ja so rührend, wissen Sie? Was mögen Sie nur denken von mir? Ich stehle Ihnen den ganzen langen Tag und Sie hätten sicher ganz anderes zu tun, ernste und gescheite Dinge, was weiß ich. Manchmal sind Sie so schauderhaft ernst. Finden Sie? Sie sagen so oft, seither sind Jahre vergangen. Ich möchte so gern einmal wissen, woran Sie das eigentlich merken. Woran? Es muss doch komisch sein. Sehr. Man hat keine Ahnung, womit Sie vergangen sind und was man eigentlich die ganze Zeit getan hat. Vielleicht geht es mir auch so einmal. Vielleicht. Aber was ich wissen möchte, woran man es denn merkt, dass man älter wird? Zuerst an den anderen. Das zuerst. Die Jugend wird immer jünger. Das ist das eine. Und das andere? Das andere... Bald nach jenem Abend, was niemand überraschen wird, hatte ihn Maja verlassen. Es überraschte auch ihn nicht. Sie geht, so dürfen wir annehmen, mit einem anderen weiter. Und wir werden natürlich den Verdacht nicht los, dass es der Jüngling ist, der die Zigaretten verkauft hat. Gleich viel. Seine Rolle hatte sie an den Rand des Weges gestellt, damit er sie nicht vergesse. All die ernsten und gescheiten Dinge. Freund hatte sie darauf geschrieben. Freund, es tut mir leid. Bin betrachtete den Zettel lange, drehte ihn wie ein Schriftdeuter, las ihn noch einmal. Sie hat dich geliebt, weißt du das? Kilian wusste es. Das war das andere. O Wein, man trinkt dich wie Sonne und prickelnden Schaum. Funken von Laune, nichts weiter. Und nachher, unversehens, sind wir trunken. Heiter vom Tiefsinn deiner lächelnden Schwermut. Wir wanken, wir singen durch Gassen, laut, dass es hallt. Oder wir zanken. Immerzu, leise wie eine Glocke aus Glas, weint es in uns. Lange noch. Lange noch. Man trinkt dich, o Wein. Nichts leichter als das. Mit anderen Worten, ein wenig soff er wohl auch. Manchmal noch schreibe ich an Bin. Nicht immer, wenn etwas geschieht, gibt es Freunde. Eine Feder, ein Papier, eine Wirtschaft gibt es fast immer. Die Wirklichkeit? Sie begegnete mir eben in der flotten Gestalt eines jungen Offiziers. Ich hatte sein Kommen nicht bemerkt. Ich war also nicht aufgestanden, wie es von einem Soldaten verlangt wird. Ein Blick auf meinen Anzug oder auf die Offiziere, die am anderen Tische drüben Karten spielten. Es konnte kein Zweifel mehr sein, wo ich mich befand. In einer halben Stunde fuhr der Zug. Später hatte man mich zum Tische der Offiziere gerufen, so dass ich mich erheben musste, um Stellung anzunehmen, wo es der spärliche Platz zwischen den Tischen erlaubte. Ein wenig verlegen sah ich zu, wie der Hauptmann trumpfte. Und der junge Leutnant musste seinerseits aufpassen. Trumpf schlug auf Trumpf. Als das Eigentliche nicht eintrat, machte ich zum Abschied gerade noch einmal eine solche Stellung. Halt! Rufen Sie das Fräulein, wir möchten zahlen. Der Hauptmann brummte es mit dem erloschenen Stumpen, indem er die Karten schon für die nächste Runde mischte. Fräulein, sagte ich draußen in der Küche. Fräulein, die Herren möchten zahlen. Am anderen Morgen war ich wieder daheim. Rapunzel, die schon am Zug gewartet hatte, empfing mich mit einem entzückenden Frühstück, was man heutzutage durchaus erwähnen darf. Es gab Butter und Ei, Schinken und Lachs, Kaffee, Marmelade, wie im Märchen. Es war, als hätte Rapunzel schon um alles gewusst. Und die Zimmer waren voll Blumen, wie immer. Mein Zeug stellte ich sofort in die Ecke. Gewehr, Sack, Helm. Da bist du ja wieder. Und? Und? Dann fragte ich nach dem Kind. Es schläft. Allein im Zimmer, jedes Mal ein wenig benommen, dass man alles das kannte, stand ich da. Die Bücher, die wenigen Bilder, die Linde, die immer wieder verdirbt und grünt. Und drüben die Truhe, der Heilige aus braunem Sandstein, sein unerschütterliches Lächeln noch immer. Rapunzel summte draußen in der Küche. Du, ich habe immer auf die Karte gehofft, die du mir versprochen hast. Es war ein elendes Kaff. Ich steckte eine Zigarette an. Sonne schien morgendlich durch die Vorhänge. Draußen standen die braunen Astern. In der Wiese lag Laub. Der kleine Hügel war gepflügt. Die Wälder waren braun wie das Reh. Und die Saaten, die man nicht sah, warteten auf den kommenden Schnee. Aber an den Bäumen hing noch das Obst in den silbernen Himmel hinein. Dann löschte ich die Zigarette wieder und nahm das Kind, das erwacht war. Ich nahm es auf die Knie, die noch nach Stroh, nach Schweiß und rauchigen Wirtschaften rochen. Wem es gleicht? Am ehesten, so will mich immer wieder dünken, gleicht es Bin, der uns nach Peking führt. Peking, das ich nie erreichen werde. Bin oder die Reise nach Peking von Charlotte Niemann nach einer Erzählung von Max Frisch. Sie hörten Pinkas Braun, Sylvia Anders, Trudig Daniel, Helmut Erfurt, Charles Brauer, Ernst Ebeling und Eberhard von Gagern. Musik und Regie Charlotte Niemann. In der nächsten Woche bringen wir Ihnen einen literarischen Fund von internationaler und von regionaler Bedeutung. Arno Schmitz, minutiös vorbereiteter, aber nie geschriebener Roman Lilienthal 1801 oder Die Astronomen über den Astronomen Johann Hieronymus Schröter aus Lilienthal bei Bremen. Aus den vorhandenen Fragmenten zusammengesetzt von Jan-Philipp Remzma und Bernd Rauschenbach. Nächsten Sonntag 5 nach 5.